Erster, die schlechten Taten von Juda sind geschrieben. Sie sind auf ihren Herzen und auf ihren Altären. Zweiter, ihre Kinder denken an ihre Altäre und Götzenbilder. Sie sehen grüne Bäume und hohe Hügel. Dritter, mein Berg im Land, ich gebe deine Dinge und Schätze weg. Das passiert wegen deiner schlechten Taten im ganzen Land. Vierter, du musst dein Land verlieren, das ich dir gab. Deine Feinde werden dich in ein fremdes Land bringen. Ihr habt mich sehr wütend gemacht. Mein Zorn wird immer bleiben. Fünfter, Jahwe sagt, es ist schlecht für den Mann, der nur Menschen vertraut. Er baut nur auf Menschenkraft. Sein Herz wendet sich von Jahwe ab. Sechster, er ist wie ein Strauch in der Wüste. Er sieht nichts Gutes. Er lebt an trockenen Orten in der Wüste. Dort ist viel Salz und niemand kann leben. Siebter, es ist gut für den Mann, der Jahwe vertraut. Jahwe ist seine Hoffnung. Achter, er ist wie ein Baum am Wasser. Seine Wurzeln gehen zum Bach. Er hat keine Angst vor Hitze. Seine Blätter bleiben grün. Auch in trockenen Jahren macht er sich keine Sorgen. Er bringt immer Früchte. Neunter, das Herz des Menschen ist sehr falsch und böse. Niemand versteht es ganz. Zehnter, ich, Jahwe, kenne die Gedanken der Menschen. Ich sehe, was sie fühlen. Ich gebe jedem, was er verdient. Das hängt von seinen Taten ab. Elfter, ein Rebhuhn brütet Eier, die nicht seine sind. So ist es mit dem, der Reichtum auf falsche Weise bekommt. Er verliert seinen Reichtum mitten im Leben. Am Ende ist er ein Narr. Zwölfter, dein Thron ist herrlich und hoch. Er war schon immer da. Du bist der Ort, wo wir dich anbeten. Dreizehnter, Jahwe, du bist Israels Hoffnung. Alle, die dich verlassen, werden sich schämen. Wer sich von mir abwendet, wird vergessen. Sie haben dich verlassen, Jahwe, die Quelle des Lebens. Vierzehnter, Jahwe, heile mich, damit ich gesund werde. Hilf mir, damit ich Hilfe bekomme. Ich lobe dich. Fünfzehnter, manche Leute sagen zu mir, wo ist Jahwes Wort? Soll es doch wahr werden? Sechzehnter, ich bin dein Hirte geblieben. Ich bin dir gefolgt. Ich wollte keinen schlechten Tag. Du weißt das. Was ich gesagt habe, ist dir bekannt. Siebzehnter, sei nicht mein Schrecken. Du bist mein Schutz am schlechten Tag. Achtzehnter, lass meine Feinde sich schämen, aber nicht mich. Lass sie Angst haben, aber nicht mich. Bringe einen schlechten Tag über sie. Zerstöre sie ganz. Neunzehnter, Jahwe sagte zu mir, geh zum Tor der Stadt. Dort gehen die Könige von Juda ein und aus. Geh auch zu allen Toren Jerusalems. Zwanzigster sagt zu ihnen, hört, was Jahwe sagt. Ihr Könige von Juda und alle Leute von Juda, hört zu. Alle Bewohner Jerusalems, die durch diese Tore gehen, hört zu. 21. Jahwe sagt, passt auf. Euer Leben ist wichtig. Tragt am Sabbat keine Last durch die Tore Jerusalems. 22. Tragt am Sabbat auch keine Last aus euren Häusern. Macht keine Arbeit. Haltet den Sabbat heilig. Das habe ich euren Vätern gesagt. 23. Aber sie hörten nicht zu. Sie waren stur. Sie gehorchten nicht und lernten nichts. 24. Jahwe sagt, wenn ihr auf mich hört, dann bringt am Sabbat keine Last in die Tore der Stadt. Haltet den Sabbat heilig. Macht keine Arbeit an diesem Tag. 25. Dann werden Könige durch die Tore der Stadt kommen. Sie sitzen auf Davids Thron. Sie kommen mit Wagen und Pferden. Auch ihre Fürsten, die Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems kommen. Diese Stadt wird immer bewohnt sein. 26. Leute werden aus den Städten Judas kommen. Sie kommen aus der Gegend um Jerusalem. Sie kommen aus dem Gebiet von Benjamin. Sie kommen aus dem Tiefland, den Bergen und dem Süden. Sie bringen Opfer und Weihrauch zum Tempel Jahwes. Sie bringen auch Dankopfer. 27. Wenn ihr den Sabbat nicht heilig haltet. Wenn ihr Lasten tragt. wenn ihr am Sabbat durch die Tore Jerusalems geht. Dann werde ich Feuer an die Tore legen. Das Feuer wird die Häuser Jerusalems verbrennen. Es wird nicht aufhören zu brennen.